willkommen zum Scene-Podcast. Dies ist die erste Folge, was quasi eine Einleitung werden wird für den Podcast, falls ich es halt schaffe, mehrere Folgen von so einem Podcast zu machen. Wir werden sehen. Ich heiße Simo, ich bin ein Scenester. Das bedeutet, ich mache Scenes, ich vertreibe Scenes, also ich habe ein Scene-Distro. Ich organisiere Sachen, die mit Scenes zu tun haben. Das heißt, ich war Teil der Orga-Gruppe für das Queere Scene-Fest in Berlin im Mai 2017, also das letzte. Und ja, jetzt mache ich halt einen Podcast zu Scenes. Also Scenes sind eine sehr große Leidenschaft von mir. Ich liebe es, Scenes zu lesen, ich mache gerne Scenes und ich tausche mich unglaublich gerne über Scenes aus mit Menschen. Es beschäftigt mich halt sehr. Vor allem aus so einer machtkritischen Perspektive heraus und auch aus einer mehrfach diskriminierten Perspektive heraus. Also ich nenne diesen Podcast zwar Scene-Podcast, aber vor allem wird es hier um linke, queere, trans und so weiter Scenes gehen, weil das ist, womit ich mich beschäftige und was ich auch mache. Ein paar Wörter zu mir. Ich bin eine weiße Transperson. Ich bin agender. Ich bin mehrfach behindert und neurodivergent, autistisch. Und ich erfahre auch Klassismus. Also ich lebe von Hartz IV. Noch. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Genau, das erstmal so zu mir, zu meinen Positionierungen. Ich beschäftige mich viel einfach mit dem Überleben und Klarkommen. Großes Thema bei mir ist, meine Wohnung zu putzen und irgendwie das Haus verlassen zu können, was nicht immer so gut funktioniert. Und wenn ich dann es mal schaffe, in meinem Alltag so klarzukommen, dann mache ich Scenes oder versuche, welche zu machen und mich damit zu beschäftigen. Ich bezeichne mich schon als eine sehr kreative Person, obwohl meine Kreativität sehr viel mit meinem Befinden und was so um mich herum passiert zu tun hat. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gestern ein neues Scene gemacht und es hat so ungefähr 4 Wochen gedauert, dass ich an diesen Punkt gelangt bin, dass ich es geschafft habe, dieses Scene zu machen, da um mich herum sehr viel passiert ist. Besuch, bei mir wurde renoviert in der Wohnung, ich musste meine Wohnung putzen und so weiter und so weiter. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet in die... Ich bin disabled, deswegen ist alles ein bisschen schwieriger. Schiene. Aber das passt wahrscheinlich auch so zu diesem Podcast, weil meine Idee mit diesem Podcast ist, eben über Scenes zu reden, aber nicht nur, sondern durch das Reden über Scenes und das Besprechen von Scenes, das hoffentlich auch mich mit anderen Scene-Interessierten und Scene-machenden Menschen auszutauschen, ist einen intersektionalen Ansatz zu finden, um über eben nicht nur über Scenes zu reden, sondern auch über die Themen, über die Menschen Scenes machen, also schreiben und sich austauschen, Kunst machen und so weiter. Ich werde in dieser Einführungsfolge jetzt ein bisschen erklären, was Scenes sind, was diese verschiedenen Begriffe bedeuten, ein bisschen so einen historischen Hintergrund von Scenes und ja, ein bisschen Pläne, was ich vorhabe mit diesem Podcast und was es demnächst halt vor allem in Berlin zu Scenes geben wird, Veranstaltungen und so weiter. Genau. So, ich fange also mit einer Begriffserklärung an. Mir sind jetzt erstmal nur zwei Begriffe eingefallen, die aber ständig benutzt werden, wenn über Zines geredet wird. Also ist es erstmal der Begriff Zine, wird Z-I-N-E geschrieben, also Zine, wird Zine ausgesprochen, weil dieses Wort von dem englischen Wort Magazine kommt, also Magazin. Ich dachte vorher oder vor Jahren auch, dass es Sein ausgesprochen wird. Ich glaube, viele Menschen sagen auch Sein. Also eigentlich ist es mir egal, wie es ausgesprochen wird. Sowas finde ich nicht so extrem wichtig. Hauptsache, man versteht sich. Genau, das Wort kommt von den, wie gesagt, von dem Wort Magazin, Magazine. Wurde schon in den USA in den 30er Jahren etabliert, wo Leute angefangen haben, so Sci-Fi-Geschichten selber, also quasi Fanfiction zu schreiben und die selber zu publizieren, beziehungsweise die selber in so Hefte zu binden und die dann einander zu schicken. Und das war, ich glaube, das, also was ich rausgefunden habe, war, dass so die, waren das so die ersten solchen Publikationen, die Zines genannt wurden oder Fanzines, was halt so, so eine Wortzusammensetzung ist von Fan, also ein Fan sein von irgendwas und Zine von Magazine. Genau, und dann gab's, genau, jetzt kommt gleich das Geschichtliche dazu. Zines wurden, wie ich verstanden habe, so quasi wiederentdeckt mit der Punk-Bewegung so in den 70ern und ist vor allem so ein DIY-selber-Mach-Produkt. Mensch schreibt einfach über irgendwelche Themen in den 70ern, ganz viel über die Punk-Szene, Konzerte, Bands und so weiter, und das konnte Mensch dann damals auch schon günstig und praktisch mit dem Kopierapparat vervielfältigen und dann so vertreiben. Das andere Wort, was viel benutzt wird, wenn über Zines gesprochen wird, ist das Wort Distro, beziehungsweise Zine-Distro. Das Wort Distro kommt von dem englischen Wort Distribution, also Verteilung, und das, ein Distro ist halt ein, quasi wie ein Shop oder wie eine Person oder eine Gruppe, die Zines an die Leute bringen. Also zum Beispiel, am Beispiel von mir kann ich ja von meinem Distro erzählen. Ich habe ein Distro namens Queer Trash Distro. Ich habe einen Blog auf queertrashdistro.org. Und ein Etsy-Shop, wo Mensch diese Zines, die ich vertreibe, kaufen kann. Und was ich dann mache, ist noch ein Begriff, tablen. Also ich habe dann einen Stand mit meinen Zines auf verschiedenen Veranstaltungen. Vor allem auf Zine-Fests. Also das Wort tablen kommt von table, Tisch auf Englisch. Bedeutet halt einen Stand haben bei einer Veranstaltung. Und Zinefest sind halt Veranstaltungen, wo es oft Workshops gibt, dann halt Tablestände von Zine-machenden Leuten, Distros, Zinesters, wo es vor allem um Zines geht und den Austausch von Zines, und um oft auch ganz viel so Community-Building, um das Zusammenkommen verschiedener Menschen, die sich mit Zines beschäftigen. Es gibt schon seit den 90ern, würde ich jetzt sagen, regelmäßig in den USA ganz viele Zine-Fests, was sich auch dann so ein bisschen zersplittert hat in so mehr Punk-Zine-Fests und queere Zine-Fests. Und ich glaube, es gibt sogar auch QTB-Poxin-Fests in den USA. In Berlin gibt es seit, ich meine 2011, ein Zinefest. Da würde ich auch gerne noch Leute einladen, um darüber zu reden. Vielleicht kommt das auch in der Zukunft. Das findet immer so im Oktober, November statt. Dieses Jahr wird das, was ich jetzt gesehen habe, im November stattfinden. Und seit einigen Jahren gibt es auch das Mini-Queer-Zine-Fest, was oft zweimal im Jahr stattfand und so eine kleine Veranstaltung war und jetzt im letzten Jahr zu einer größeren Veranstaltung wurde. Also das Mini wurde da rausgestrichen und das war dann das Queere Zine-Fest Berlin. Wie gesagt, jetzt was im Mai stattgefunden hat, im Frühling. Genau, das so ein bisschen zur Begriffserklärung und zu dem Hintergrund. Also ich hoffe, ich kann in Zukunft noch eine Folge machen mit Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung zu der geschichtlichen Seite zu Zines haben, weil ich das vor allem aus so einer feministischen Perspektive sehr, sehr interessant finde und gleichzeitig auch so das gerne so vergleichen mag oder gerne mehr dazu auch erfahren und hören möchte, wie die Zine-Szene, sage ich mal, heute ist, im Gegensatz zu der Zine-Szene zum Beispiel in den 90ern, wo das sehr so verbunden war mit der Riot-Girl-Szene. Genau. Ich habe halt ein bisschen Ahnung davon, aber ich denke, es wird Leute geben, die da richtig Ahnung von haben und das ist auch eins der Pläne, was ich mit diesem Podcast machen möchte. Eben Menschen einladen, die mehr Ahnung haben als ich. Vor allem rede ich lieber mit Menschen, als so hier vor mich hinzulabern. Das funktioniert meistens besser bei mir. Und ich habe ein paar Ideen schon in Richtung, was ich machen will. Wie gesagt, schon was Geschichtliches. Gerne auch Austausch mit anderen Zine-Macherinnen und Distros. Ein Thema, was mir sehr zu Herzen liegt, ist Zines auf Deutsch. Das ist halt so ein bisschen so ein politisches Ding, was ich mache, was mir auch nicht immer einfach fällt, aber ich mache das absichtlich, dass ich Zines auf Deutsch schreibe, weil es gibt halt sehr viele, sehr tolle Zines zu sehr, sehr vielen tollen Themen auf Englisch. Also, dass Leute hier in Deutschland auch Zines auf Englisch machen und dann halt ganz viele Zines, tolle Zines aus den USA, aus den UK, Australien und so weiter. Also Englisch scheint so die Zine-Sprache zu sein. Und ich denke, es wäre cool, auch ein bisschen mehr Zines auf Deutsch zu haben, um hier so ein bisschen mehr so eine Szene zu etablieren und um tatsächlich auch Leute zu erreichen. Accessibility ist mir halt sehr wichtig und vor allem, wenn ich aus meiner Positionierung heraus was mache. Ich kann halt gut Englisch, aber ich kann auch nicht davon ausgehen, dass alle so ein Bildungsprivileg haben wie ich und gut Englisch können. Und ja, das ist so ein bisschen eine Motivation bei mir gewesen. Auch hinter Zines, die ich gemacht habe. Ich bin auch die Person, die dieses Queer- und Nüchtern-Zine gemacht hat, was ein Compilation-Zine ist. Ah, während ich rede, fallen mir wieder Sachen ein. Compilation-Zine ist auch ein Begriff. Das kommt halt von Compilation, also so ein Zusammensetzung-Zine. Also es ist ein Zine, wo mehrere Leute zusammenarbeiten und mehrere Leute eigene Beiträge reintun und oft zu einem Thema. Also wie bei meinem Zine Queer und Nüchtern haben da mehrere Leute Beiträge geleistet zu eben diesem Thema. Und das Thema ist für mich sehr wichtig, weil ich auch eine Suchtvergangenheit habe und sehr viel über Sucht und Nüchternheit spreche und arbeite. Und das ist so Sucht, queere Menschen mit Sucht, Nüchternheit, das ist auch ein großes Thema in so Zine-Communities. Darüber gibt es sehr, sehr viele Zines auf Englisch. Ich kann da sehr viele tolle Zines auch empfehlen auf Englisch, aber bisher gab es, so soweit ich weiß, auf Deutsch nicht wirklich so viel dazu. Und das war eine große Motivation für mich, dieses Zine zu machen. Gibt es auch in meinem Distro, falls euch das interessiert. Sehr motiviert war ich durch zwei Zines, wenn ich schon jetzt über dieses Thema rede. Ich sage immer, mein Lieblings-Zine ist ein Zine namens Filling the Void von Doris Press. Cindy Crabb ist eine US-amerikanische Zine-Macherin, die wirklich seit Jahren Zines macht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal ein Zine von ihr gelesen habe. Also sie macht sie hat so eine Zine-Reihe, die heißt Doris Doris. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, seit wann es diese Zines gibt, seit wirklich Jahren. Und sie hat auch selber irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen und hat dann mit ihrer Schwester zusammen ein Compilation-Scene, aber mehr so ein Interview-Scene gemacht mit von linken Leuten und Punks, die halt aufgehört haben, Suchtmittel zu benutzen. Und das war für mich ein unglaublich wichtiges Scene, als ich selber aufgehört habe, zu trinken und Drogen zu nehmen. Und das hängt bei mir im Zimmer und ich schaue mir das jetzt wieder an. Und das ist so, das ist für mich die, das Epitom irgendwie von, was ein Sehen einer Person bedeuten kann. Und warum ich auch finde, dass Sehens wichtig sind. Also nicht unbedingt, dass jede Person jetzt irgendwie ein Sehen finden muss und dann verändert das das Leben der Person oder die Person wird dann durch dieses Zine nüchtern, so war es bei mir jetzt auch nicht. Aber es ist einfach eine Sache, die ich in die Hand nehmen kann, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Blogartikel. Könnt ihr natürlich auch ausdrucken, aber dieses Zine ist ja halt gemacht mit dem Hintergrund, dass sie ausgedruckt werden und sind entsprechend gelayoutet und so. Also es sieht schön aus. Und es geht halt um ein spezifisches Thema in einer spezifischen, sag ich mal, Szene oder Subkultur, womit Mensch, also ich in diesem Fall, konnte mich unglaublich mit den Erzählungen, mit den Interviews von den Leuten in diesem Scene, jetzt entfällt mir wieder das Wort. Ich habe Wortfindungsstörungen, das wird wahrscheinlich in Zukunft immer wieder vorkommen. Ich konnte es nachempfinden. Also ich fühlte mich Teil von dem, worüber da gesprochen wird. Es waren Leute wie ich, die da gesprochen haben oder die da interviewt wurden. Und wie Mensch auf Englisch so schön sagt, it's hitting home. Also es ist so, es geht einem oder es ging mir sehr nah. Vor ein paar Jahren erschien dann noch ein anderes Zine von zwei Zines dann aus Kanada, von Clementine Morrigan und von Faith. Die haben ein ganz tolles Combination Zine gemacht, das heißt Sober Queers Do Exist, was mir sehr viel Freude bereitet hat, im Gegensatz zu Filling the Void, den tollen Scene von Cindy Crabb, ging es hier tatsächlich dann um Queers. Das andere war halt mehr so, da waren auch Queers dabei, aber halt aus Punk-Szene und das war jetzt noch spezifischer, Sober Queers. Ich liebe dieses Scene auch sehr, es hat mich sehr fasziniert, mir bedeutet mir weiterhin sehr, sehr viel und das war dann noch ein Anstoß, wirklich so ein Scene auch auf Deutsch zu machen. Genau, also queer und nüchtern ist dann so der Versuch auf Deutsch sowas zu starten. Meine Pläne sind jetzt für den Herbst auch ein weiteres Scene zu machen zu dem Thema, weil in diesem Scene Queer und Nüchtern geht es vor allem um Queers und Transleute, die nüchtern sind. Ich habe aber leider nicht allzu viele Leute gefunden, leider, ja, mit Suchterfahrungen. Vor allem kommen da Leute zu Wort, die halt schon immer nüchtern sind. Und ich habe schon eine Weile in der Planung, ein Compilation-Scene, also eine Folge-Compilation-Scene dazu zu machen mit dem Titel Queer und Süchtig. Das kann ich ja hier im Podcast mal ankündigen, dass ich das vorhabe. Ich finde sowas immer im Herbst ein gutes Projekt, wenn der Sommer vorbei ist. Ich werde in den nächsten Wochen wahrscheinlich dazu einen Aufruf schreiben und das auf meinen Kanälen verbreiten. Ich mache das über meine Distro-Seite. Da könnt ihr dann nachgucken, queertrashdistro.org. Ich habe auch eine Facebook-Seite mit dem Distro, queertrashdistro auf Facebook, und ein Twitter. Da heißt das Distro, oder da heißt der Handle @queertrashd. Genau. Ich werde, wenn ich diesen Podcast veröffentliche, auf meinem Blog auch diese ganzen Sachen als Shownotes dazufügen und zu den Scenes, von denen ich erzähle, und den Veranstaltungen auch Links dazufügen, damit ihr das alles dann nachgucken könnt. Und jetzt zum Schluss, wie versprochen, ein paar Veranstaltungstipps, beziehungsweise vor allem eins. In 2 Wochen findet das statt, am 2. September in Beirut in Neukölln. Das Friends Fest Second Edition, das ist eine queere Punk-Veranstaltung, geht fast den ganzen Tag. Ab 14 Uhr geht's los mit Workshops, Open Stage und Scenes, und abends gibt es dann Konzerte von sehr tollen Bands. Das verlinke ich auch noch alles. Da bin ich auch dabei mit dem Queer Trash Distro, und es werden wohl andere Distros auch da sein, also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzukommen für einen sehr schönen feministischen Nachmittag. Und ich freue mich extrem darauf. Genau, und wie schon vorher gesagt, im November gibt es dann das Scenefest in Berlin, aber ich hoffe, dass es vorher auch noch Sachen geben wird, was ich hoffentlich in den möglichen nächsten Folgen dieses Podcasts dann erwähnen kann. Genau. So langsam würde ich jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Ich hoffe, es war nicht sehr rambly. Ich schweife oft gerne ab in verschiedene Richtungen und ich bin nicht so gewohnt, alleine zu reden. Wie gesagt, ich hoffe, es wird in den nächsten Folgen besser, und wo ich hoffentlich Gäste haben werde, mit denen ich mich dann austauschen kann. Und ja, schreibt mir, wenn ihr Kritiken oder Ideen habt, was ihr hören möchtet, wie euch das gefallen hat, ob ihr noch mehr hören möchtet. Könnt mich erreichen unter der E-Mail queertrashdistro@gmail.com oder halt auf Facebook oder Twitter. Wie gesagt, ich verlinke alles. Genau. Das war jetzt ein Versuch. Fühlt sich ganz okay an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß, eine schöne Zeit euch. Read more queer zines. Lest mehr queere zines. Und hoffentlich bis sehr bald. Tschüss. Thank you.